Halleluja, preist den Herrn. Ihr Lieben, es geht weiter. Das Foyer ist geschlossen. Nach diesem Teil könnt ihr noch Bücher kaufen und CDs und alles und euch auch weiter unterhalten. Dann seid ihr noch mehr in der Liebe gebadet und damit noch genießbarer füreinander. Ja, klar. Halleluja. Gut, wie viele von euch haben die Stunde von Thierry genossen? Halleluja. Komm, geben wir ihm nochmal einen kräftigen Applaus auch. Wunderbar, es ist einfach super, zusammen zu fließen in diesem Strom der Liebe des Vaters. Und jetzt in dieser letzten Einheit, die wir jetzt haben, wollen wir wirklich zusammen eintauchen auch in diesen Strom. Der Thierry hat ja schon gesagt, das eine ist, du hast ein Kopfwissen über das, was die Liebe des Vaters ausmacht und was die Liebe des Vaters ist. Und das andere ist, wirklich eine herzensmäßige Offenbarung zu haben. Okay? Darum geht's. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst eine herzensmäßige Offenbarung. Das macht den Unterschied. Halleluja. Und wir haben heute Morgen schon gesehen, ich habe darüber gesprochen, und ich tue es jetzt mal ein bisschen anders formulieren oder definieren. Ich sage es jetzt mal so. Es gibt ja diesen Geist der Sohnschaft von Römer 8, Vers 15. Ja, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Es gibt den Geist der Sohnschaft, es gibt den Geist der Knechtschaft. Aber du könntest auch sagen, das Gegenteil vom Geist der Sohnschaft ist der Waisengeist. Ja, entweder du bist ein echter Sohn oder du bist ein Weise. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist kein Weise mehr. Amen. Das heißt, ein Ziel auch dieses Tages ist, dass wir wirklich alle von jeder weisen Mentalität und damit zusammenhängenden Geistern befreit werden. Amen. Sag mal, ich werde befreit. Halleluja. Ach ja, guck mal hier mein Herzchen. Sehr schön. Preist den Herrn. Und heute Morgen habe ich es ein bisschen anders formuliert, aber jetzt sage ich es mal so. Der Waisengeist, könnt ihr die Tür hinten zumachen, weil jetzt ist wirklich Schluss. Wer jetzt noch nicht drin ist, hat Pech gehabt. Okay. Macht einfach die Tür zu, weil dann sind wir ungestört, dann geht's weiter. Ja. Okay. Also, der Waisengeist sagt, ich muss etwas tun, damit ich etwas habe, damit ich am Ende etwas werde. Am Ende ist der Waisengeist. Er sagt, ich muss etwas tun, damit ich etwas habe, damit ich etwas werde. Das ist genau der Geist, den der Teufel am Anfang Adam und Eva eingeflößt hat. Okay? Der Teufel hat zu Adam und Eva gesagt, Adam und Eva waren nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Sie waren in der Gegenwart Gottes. Sie waren in der Herrlichkeit Gottes. Sie waren in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Und der Teufel hat zu ihnen gesagt, nein, so einfach ist es nicht. Du musst noch etwas tun, damit du etwas hast, damit du am Ende etwas wirst. Was hat er nämlich genau gesagt? Er hat gesagt, hey, du musst noch diese Frucht essen, diese einzige Frucht, von der sie noch nicht gegessen hatten. Von allen anderen durften sie ja essen, war ja kein Problem. Selbst vom Baum des Lebens durften sie essen, war auch kein Problem. Aber er sagte, hey, von dieser einen Frucht, von der ihr bisher noch nie gegessen habt, weil Gott gesagt hat, von dieser Frucht sollst du nicht essen, nämlich der Ri hat es zwar schon erwähnt, die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja? Wenn ihr von dieser Frucht esst, ja, oder wenn ihr diese Frucht nehmt, dann habt ihr etwas, nämlich diese Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr esst diese Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dadurch, dass ihr von dieser Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse esst, werdet ihr erst noch etwas. Ihr werdet nämlich sein wie Gott, hat er gesagt. Der Punkt war, sie waren davor auch schon wie Gott. Hatte ich heute Morgen schon gesagt, sie waren nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, sie waren ihm ähnlich. Sie trugen sein Angesicht. Sie waren wie Gott in dieser Welt. Ja, alles hat er unter ihre Füße getan. Psalm 8 sagt es. Alles hast du unter die Füße des Menschen getan. Das heißt, alles war den Menschen unterordnet. Gott hat ihnen alles gegeben, was er geschaffen hat. Sie hatten keinen Mangel. Es gab nichts, was sie nicht hatten. Es gab nichts, über was sie nicht Herrschaft gehabt hätten. Es gab nichts, wo sie irgendwie Mangel gehabt hätten. Sondern sie hatten alles. Aber der Teufel sagt ihnen, nein, du musst noch etwas, eine Sache musst du noch haben. Und diese Sache ist diese Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und wenn du diese Frucht hast, dann bist du wirklich wie Gott. Amen. Und genau das ist der Geist dieser Welt, der Waisengeist, wenn du so schön willst, der religiöse Geist. Der religiöse Geist ist immer ein Waisengeist im Kern, das steht immer dahinter. Weil der religiöse Geist sagt dir auch, du musst etwas tun, also etwas nehmen, etwas machen, damit du etwas hast, damit du am Ende etwas vielleicht hoffentlich wirst. Der Geist der Sohnschaft sagt, ich bin etwas, genauer gesagt, ich bin jemand, nämlich ein Sohn Gottes. Ein Sohn der Herrlichkeit. Ich bin bereits das Höchste, was man überhaupt werden kann. Ich bin außer Konkurrenz. Ich bin nicht mehr zu toppen, in der Karriereleiter nicht mehr zu überspringen. Amen. Keiner kann mehr höher werden als ich. Halleluja, sag mal, keiner kann mehr höher steigen als ich. Du bist ein Sohn Gottes. Und weil du ein Sohn Gottes bist, hast du etwas, nämlich alles, was der Vater hat. Thierry hat es auch wieder gesagt in seiner Stunde, alles, was dem Vater gehört, gehört dir als Sohn Gottes. Du bist etwas und deswegen hast du etwas und weil du etwas bist und weil du etwas hast, deswegen kannst du etwas tun. Amen, nämlich diese Welt verändern, diese Welt lieben, die Liebe Gottes fließen lassen, in diese Welt Frucht bringen für das Reich Gottes. All das kannst du tun, weil du etwas bist und weil du etwas hast. Amen. Du musst nicht erst etwas tun. Ja, könnte Jesus dir Ehre geben, weil er hat das Erlösungswerk vollbracht. Amen. Halleluja. Weil du musst nicht erst etwas tun, damit du etwas hast, damit du am Ende etwas bist. So wie in der Welt. Du musst erst etwas tun, schaffe, Häusle baue und nicht nach dem Mädel schaue. Ja. Okay, kleiner Tipp am Rande. Okay. Damit du etwas hast, nämlich ein Häusle oder, wie wir vorher gehört haben, Auto mit Stern. Und wenn du das hast, dann werden die Leute dich anders anschauen und dann bist du etwas. Dann bist du endlich etwas. Dann bist du ein Sternautobesitzer. Wow, du hast es geschafft. Sind ein echter Schwabe, ja? Amen. Ich hatte noch nie ein Auto mit Stern, aber ich hatte es ja schon von Anfang an geschafft, preis den Herrn. Aber es ist interessant. Manchmal, wir gehen ins Fitnessstudio und das Fitnessstudio ist in einem Gebäude, wo immer auch Hochzeiten stattfinden. Und zwar insbesondere Hochzeiten von Kurden und Türken und einfach Leuten, ich sag mal, Leute mit Migrationshintergrund, wie man heutzutage so schön sagt. Ja? Und insbesondere aus dem muslimischen Bereich. Ja? Und die haben oft gleichzeitig Hochzeit, die haben, feiern sonntags teilweise auch Hochzeit und so. Und dann haben die gleichzeitig Hochzeit und dann ist der ganze Parkhaus voll mit den Autos von der Hochzeit. Und das Interessante ist, weißt du, das sind teilweise ganz einfache Leute, aber ich sag dir, 80% fahren Mercedes. 80% fahren Mercedes. Und ich habe mir, eigentlich war für mich das gleich klar, warum. Der Punkt ist einfach der, sie kommen hierher und man kann das verstehen und sie sind erstmal nicht, gehören erstmal nicht dazu, sie sind nicht akzeptiert, aber sie wollen etwas werden. Sie sind es nicht. Sie sind, ja, sie sehen sich als vielleicht Ausländer oder was auch immer. Sie wollen dazugehören und der Mercedes ist das Symbol dafür, sie haben es geschafft. Und deswegen, egal, ob du Schulden aufnehmen musst, was auch immer du tun musst, Hauptsache der Mercedes steht in der Garage. Weil wenn der Mercedes in der Garage steht, dann hast du es geschafft. Amen. Und dann bist du was. Aber weißt du, es ist ein Betrug. Dann haben sie den Mercedes und stellen fest, sie gehören deswegen auch noch nicht mehr dazu, wirklich. Weißt du, weil du kannst nichts werden, indem du was hast. Sondern du, entweder du bist es oder du wirst es. Oder du bist es nicht. Amen. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Das Gute ist, als Christen, wir sind etwas und deswegen haben wir etwas und aus dieser Gewissheit heraus können wir etwas tun. Amen. Und das macht uns zu den entspanntesten Menschen dieser Welt. Sag mal zu deinem Nachbarn, du gehörst zu den entspanntesten Menschen dieser Welt. Halleluja. Weil, weißt du, der Unterschied, ob du etwas tust, damit du am Ende etwas hast, damit du am Ende etwas wirst, und dem Leben aus deinem Sein heraus ist, im einen Fall, wenn du etwas tun musst, damit du am Ende etwas hast, damit du am Ende etwas bist, dann bist du immer in Unruhe, dann bist du immer in Stress, weil du bist ja noch nichts, du hast es ja noch nicht geschafft, du willst es irgendwann mal schaffen. Und wenn ich mein Leben lang den Kredit abzahlen muss, Hauptsache ich habe ein Haus. Ja, da gibt es ein gutes schwäbisches Gedicht zu dem Thema, aber das zitiere ich jetzt nicht, weil das ist nicht ganz jugendfrei, aber es läuft auf jeden Fall darauf raus, dass wenn dann der Schwabe am Ende sein Haus hat, dann ist das Lebenslicht aus, so ungefähr. Ja, wenn er es dann geschafft hat, dann ist das Leben vorbei. Ja, super. Und ist trotzdem nichts geworden. Amen. Aber weißt du, wir sind Söhne Gottes. Wir können uns immer wieder hineinfallen lassen in diese Sicherheit, in diese Gewissheit. Und wir können aus dieser Sicherheit und dieser Gewissheit heraus leben. Wir können Dinge tun. Nicht, weil wir glauben, dass indem wir Dinge tun, dass wir dadurch irgendwie mehr werden. Weißt du, du wirst nicht angenommener bei Gott durch die größten, tollsten, frommen, christlichen Werke, die du vollbringen kannst. Sondern du bist schon angenommen, du bist schon geliebt. Ich habe vorher gesagt, du hast schon die Note 1 plus auf deinem Zeugnis, bevor du überhaupt angefangen hast zu lernen. Das ist der Hammer. Gott hat schon sein Siegel der Zustimmung auf dein Leben gelegt. Gott hat schon sein Siegel des Gefallens auf dich gelegt. Er hat schon gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist sein geliebter Sohn. Halleluja. Und weißt du, wie Thierry schon gesagt hat, das kann dir vom Kopf her bewusst sein, aber es muss tiefer sinken als dein Kopf, es muss in dein Herz. Mit anderen Worten, ich könnte auch so sagen, es muss in dein Bewusstsein, es muss zu einem bewussten Sein werden. Das andere ist ein legales Sein, aber es muss ein bewusstes Sein werden. Und ein bewusstes Sein als Sohn Gottes bedeutet, dass du immer, was auch immer du tust, dass du aus dieser Sicherheit, aus diesem Frieden, aus dieser Gewissheit, mein Vater steht hinter mir, er ist mit mir, mit ihm zusammen verändere ich die Welt und das macht Spaß, herauslebst. Amen. Amen, ja. Jemand findet es gut, ja. Halleluja, okay. Und deswegen möchte ich euch gerne wirklich auch ein bisschen da hineinführen, auch wie du in deinem Alltag praktisch diese Sohnschaft so praktizieren kannst, dass du aus diesem Bewusstsein heraus handelst. Ja. Ja, Psalm 91, Vers 1 heißt es, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wenn du unter dieser Sicherheit, von der auch Thierry gesprochen hat, wenn du unter dieser Sicherheit als Sohn Gottes unter deinem himmlischen Vater leben willst, dann ist es wichtig, dass du an seinem versteckten Ort, das heißt der Ort der Gemeinschaft mit ihm bleibst. Das heißt, dass du, mit anderen Worten, wie kannst du das praktizieren? Indem du einfach immer wieder an diesen Ort zurückgehst. Im Geist. Ich nenne es mal so, indem du dich immer wieder hineinfallen lässt. Machen wir es so. Hineinfallen lässt in diese Gewissheit. Oh, mein Vater liebt mich. Weißt du, du musst dir mal bewusst machen, morgens vielleicht gleich als erstes, wenn du aufstehst und in deine Zeit mit Gott hineingehst, mach dir als erstes mal bewusst, wie dein Vater empfindet, dass du jetzt Zeit mit ihm verbringst. Wie dein Vater empfindet, dass du jetzt kommst. Dann kannst du eine Bibelstelle dazu hernehmen, die hilft dir, das zu verstehen, wie dein Vater empfindet, wenn du zu ihm kommst. Ja, welche Bibelstelle ist das? Zephania 3, Vers 17 empfehle ich dir. Zephania 3, Vers 17. Und dann machst du dir Zephania 3, Vers 17 bewusst. Wie machst du das? Indem du jetzt einfach sagst, Zephania 3, Vers 17. Nein, so nicht. Sondern du liest natürlich Zephania 3, Vers 17. Und dann liest du da, dass es da heißt, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Das ist schon mal gewaltig. Das heißt, du machst dir bewusst, mein Gott ist mit mir heute. Er ist in meiner Mitte. Er ist in der Mitte meines Hauses. Er ist mit meinen Lieben. Er ist mit meiner Familie. Er ist mit meiner Gemeinde. Der Herr, mein Gott, ist in meiner, unserer Mitte ein Held, der rettet. Schon mal sehr gut. Amen. Das heißt, es kann schon mal nicht viel passieren. Okay, und dann geht's aber noch weiter. Dann sagt er nämlich, er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Das heißt, Gott sieht dich und sagt, oh, ich freue mich, dass ich dich sehe. Ich habe heute Morgen gesagt, er mag dich tatsächlich, weißt du? Er liebt dich nicht nur, weil er das muss, weil er ja Gott ist und weil er ja Liebe ist, ja, hatten wir heute Morgen, sondern er mag dich tatsächlich. Das heißt, er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er sieht dich und sagt, wow, Freude, Freude. Das ist schon mal sehr gut. Also, steht da nicht, er zürnt über dich mit großem Zorn. Das ist schon mal gut. Das ist auch nicht, er schaut, was du jetzt wieder falsch gemacht hast. Was du heute Nacht wieder alles falsch gemacht hast, während du geschlafen hast. Zu viel geschnarcht oder was auch immer. Ja. Sondern er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Und dann geht's weiter. Er schweigt in seiner Liebe. Das ist die nächste Stufe. Er schweigt in seiner Liebe. Das heißt, du machst dir bewusst. Weißt du, das heißt nicht, dass er schweigt und sagt, oh, dazu kann ich nichts mehr sagen. Das ist nicht das Verständnis dieses Verses, okay? Das Verständnis dieses Verses ist, ihm bleibt die Spucke weg, wenn er dich sieht. Da kann ich gar nichts mehr sagen. Wow. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal verliebt warst und die zum ersten Mal irgendeine Frau gesehen hast und, also nicht irgendeine Frau gesehen hast, aber sondern oh, da hast du, wow, dir bleibt die Spucke weg. Amen. Mir bleibt immer noch die Spucke weg, wenn ich meine Frau sehe. Ha. Weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Weißt du, das ist, er schweigt in seiner Liebe. Er schaut dich einfach nur an. Zuerst freut er sich über dich mit Fröhlichkeit, sagt, juhu, er kommt wieder. Juhu, sie kommt wieder, sie ist wieder da, sie ist aufgestanden. Halleluja. Jetzt schon um 10.30 Uhr. Halleluja, ich freue mich. Hast du diese Woche gemacht? Ja, okay, alles klar. Ja, Gott freut sich, selbst wenn du um 10.30 Uhr aufstehst, freut er sich immer noch. Also die Sache ist die, erst in der Zwischenzeit, wo du verschlafen hast, ist Gott nicht wieder ins Bett gegangen oder so. Und er sagt, wenn er jetzt nicht da ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Nein, er freut sich immer noch über dich mit Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Das heißt, er schaut dich an und ihm bleibt die Spucke weg. Und jetzt kommt das Dritte und es haut ihm fast den Boden aus. Da heißt es nämlich, er jauchzt über dich mit Jubel. Er jauchzt über dich und sagt, juhu, der Wolf, Halleluja, Glory. Oh. Halleluja, Glory. Amen, so ist es. Er jauchzt über dich mit Jubel. Oh, Glory. Weißt du, vielen von uns würde es helfen, wenn du dir jeden Tag einfach mal nur die nächsten 30 Tage, ich gebe immer gern Hausaufgaben, die nächsten 30 Tage dir einfach bewusst machst, Zephania 3, Vers 17. Wenn du morgens aufstehst, so reagiert der Vater auf dich. Er ist in deiner Mitte ein Held, der rettet, er ist da. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Und er jauchzt über dich mit Jubel. Glory, Halleluja. Das heißt, da kannst du schon mal einen Tanz machen, dann morgens kannst du schon mal sagen, jawohl, Halleluja, ich jauchze mit dir. Amen, dann lässt du zusammen jauchzen mit dem Herrn. Amen, mit deinem Vater, dann jauchzt ihr zusammen. Der Juhu, der Vater ist da, Juhu, der Sohn ist da, Juhu, was machen wir heute? Die Welt verändern. Glory, Halleluja. Den nächsten Goliath umnieten, wie wir gehört haben. Amen. Halleluja, wir können gar nicht daneben zielen, so groß ist er. Preis den Herrn, du kannst den Berg nicht verfehlen, wenn du sprichst. Er ist groß genug, der. Preis den Herrn. Halleluja. Und weißt du, in dieser Liebe, in diesem Bewusstsein dieser Liebe, ist eine völlige Sättigung. Deswegen, wer am Ort des Höchsten oder am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das ist jemand, der im Frieden lebt, in tiefem Frieden. Und ich glaube, weißt du, ich glaube, dass das dieser Frieden ist, von dem zum Beispiel unter anderem der Hebräerbrief spricht, der in Hebräer 4, Vers 9, wo es heißt, in der Schlachterübersetzung, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Das heißt, da ist ein Ort der Ruhe für dein Herz vorbereitet. Und weißt du, dieser Ort der Ruhe liegt nicht darin, dass du einfach dein Herz ständig deinem Herzen sagst, werd ruhig. Sondern der Ort der Ruhe ist der Ort, an dem du realisierst, der Herr, mein Gott, ist ein Held, der rettet in meiner Mitte. Er ist da, er freut sich über mich mit Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über mich mit Jubel. Was will ich mehr? Ich hab's geschafft. Amen. Es ist eine Ruhe für deine Seele. Du musst nichts mehr tun, damit du etwas hast, damit du etwas wirst. Sondern du bist schon dieser geliebte Sohn und deswegen hast du etwas und deswegen kannst du was tun. Darfst du was tun? Halleluja. Es ist ein Privileg, etwas mit Gott zu tun. Es ist ein Unterschied, ob du etwas für Gott tust oder ob du etwas mit Gott tust. Amen. Du kannst viele Dinge für Gott machen. Oh, gute Werke. Jawohl, das mache ich jetzt für Gott. Ja, ich hoffe, er sieht es auch. Ja. Und ich hoffe, er führt Buch im Himmel, was er mir die Gummipunkte gut schreibt. Amen. Nein. Du tust es, weil es ein Ausfluss deines Seins ist, als Sohn. Ein Ausfluss vom versteckten Ort des Höchsten. Ein Ausfluss dieser Ruhe im Vater. Also wir müssen uns immer wieder zurücklehnen. Immer wieder, weißt du, mindestens einmal am Tag würde ich dir das wirklich empfehlen, dich ganz bewusst zurückzulehnen. Einen Moment, weißt du, das heißt nicht, dass du jetzt den ganzen Tag nur noch auf dem Sofa liegst und sagst, oh, ich bin in der Ruhe des Vaters. Das wird auch irgendwann mal schal, ja, und langweilig, genau. Aber dass du dich einmal zurücklehnst und wirklich sagst, oh, danke, ich bin ein Sohn, ich habe es geschafft. Der Vater ist mit mir, er freut sich über mich, ich habe ihm gefallen. Okay, Heiliger Geist, was passiert jetzt als nächstes, Papa? Ja, Römer 8,15 in der Message-Übersetzung, was kommt jetzt, Papa? Das ist die Erwartung eines Sohnes, aus der Ruhe. Nicht, was müssen wir heute wieder schaffen, um das Reich Gottes voranzutreiben und uns den Himmel zu verdienen? Einen guten Platz im Himmel. Ich will ja nicht ganz hinten im Himmel sitzen am Ende, ne? Ganz weit weg oder so. Du kannst dir den guten Platz nicht verdienen. Amen. Hat Jesus schon gesagt zu den drei Jüngern, die gesagt haben, oh, gib uns doch das Vorrecht, zur Rechten des Vaters zu sitzen, bitte. Wir wollen so nah dran sein. Und was hat Jesus gesagt? Das steht mir gar nicht zu, das macht der Vater. Also vergiss einfach. Wirke einfach aus meiner Liebe. Tu das, was ich dir zu tun gebe. Mach es mit mir, mach es aus mir. Und dann schauen wir schon, wo du dann hinkommst im Himmel. Aber ich kann dir schon mal garantieren, du wirst zufrieden sein. Im Himmel wirst du zufrieden sein. Ich sage dir, in jedem Fall. Halleluja. Übrigens ganz egal, wo du sitzt nachher im Himmel oder wo du bist. Egal. Du wirst zufrieden sein. Halleluja. Also das ist dieses Leben aus dem Frieden. Hebräer 4, Vers 11 sagt weiter, also 9 hatte ich ja gerade gelesen, ja, da so bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes vorbehalten. Und Vers 11 heißt es dann, und das ist jetzt wieder interessant, da heißt es nämlich, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Und er redet dann von dem Volk Israel in der Wüste, die gefallen sind, weil sie nicht in diese Ruhe eingegangen sind, in diese Ruhe Gottes. Ja? Okay. Das Erste, was er sagt, ist, er sagt, lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Das heißt, wenn es irgendetwas gibt, worauf du deinen Eifer legen solltest, in deinem christlichen Leben, jeden Tag legen solltest, ist, dass du mindestens jeden Tag, ich sag mal mindestens einmal am Tag, wirklich bewusst diesen Ort der Ruhe im Vater aufgesucht hast. Weil er sagt, lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Das heißt also nicht, okay, dann, wenn es ganz dicke kommt und wenn mir im Laufe des Tages alles zusammenfällt und ich gar nicht mehr weiß, wohin und vorne ist, dann komme ich schnell in die Ruhe des Vaters. Das ist es nicht, das ist das Notfallprogramm. Amen. Sondern er sagt, lass uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Das heißt, permanent, immer wieder neu. Ob es jetzt gerade eine Not gibt, ob jetzt gerade viel los ist, ob jetzt gerade wenig los ist, ob jetzt gerade Stress ist oder kein Stress ist. Lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Amen. Und dann sagt er, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Weißt du, wie fällst du oder wie passiert es, dass auch Leute fallen tatsächlich in der Nachfolge Jesu? Ich habe mal drei Schritte aufgeschrieben, wie du fällst, tatsächlich fällst. Weil es ist ja nicht so, dass Leute von heute auf morgen, gestern waren sie noch super im Herrn am versteckten Ort des Höchsten, 24 Stunden rund um die Uhr, am nächsten Tag sind sie Ehebrecher, Betrüger und was weiß ich was und sind gefallen und sagen, boah, ist gefallen, ich weiß auch nicht warum. Nein, da gibt es einen Prozess, da gibt es einen Weg. Und ich sage dir, was der erste Schritt auf diesem Weg ist. Der erste Schritt, wenn du nicht mehr in die Ruhe Gottes eingehst, ist, dass du beginnst, wieder aus eigener Kraft zu handeln. Das ist der erste Schritt des Fallens. Du tust dann Dinge aus eigener Kraft, aus eigenem Willen, du bist noch nicht unbedingt ungehorsam in dieser Stufe, sondern du tust vielleicht wirklich immer noch das, was Gott dir gesagt hat, dass du tun sollst. Verstehst du? Du tust die Werke, die er dir tatsächlich gesagt hat. Du bist deswegen immer noch im Willen Gottes, aber du tust den Willen Gottes aus eigener Kraft. Das ist die erste Stufe. Da müssen wir wachsam sein, verstehst du? Weil gerade in der Stufe denken wir oft noch, oh, wir sind super gut drauf, ist doch wunderbar, wir machen, was Gott gesagt hat. Halleluja, preis den Herrn, es geht voran. Aber weißt du, sind wir noch an diesem Ort in der Ruhe des Vaters? Sind wir noch an diesem versteckten Ort des Höchsten? Der erste Schritt des Fallens ist, du kommst in eigene Kraft. Der zweite Schritt ist, wenn du in der eigenen Kraft bist, ist es nicht lange, bis du abweichst vom Willen Gottes in irgendeiner Weise. Weil du ja aus eigener Kraft lebst. Das heißt, du beginnst dir selber natürlich auch zu überlegen, wie es geht. Ist ja logisch. Und was ursprünglich mal klar aus einem Impuls von Gott hervorgekommen ist, ist plötzlich ein eigenes Werk. Und ohne dass du es merkst, ist es gar nicht mehr das, was Gott eigentlich wollte. Sondern du tust etwas, was Gott gar nicht in Auftrag gegeben hat. Entweder machst du irgendwas anderes oder du machst dreimal so viel, als er gesagt hat, oder du machst nur die Hälfte oder was auch immer. Einfach, was dir dein Verstand sagt, du weichst ab vom Willen Gottes. Das ist dann der Punkt, wo dieser Punkt des Ungehorsams langsam reinkommt. Und der nächste Schritt ist dann, entweder du fällst tatsächlich original krass in Sünde in irgendeiner Weise. Du weichst so weit ab, dass man wirklich dann irgendwann mal jeder sieht, okay, das ist Sünde. Weil die Frage ist immer, was ist Sünde? Ja, wir definieren natürlich dann Sünde, okay, was? Der Mann Gottes hat Ehebruch gemacht oder der hat Geld veruntreut oder irgendwie sowas. Das ist dann die Sünde. Aber weißt du, das ist erst die Sünde, die man sieht. Die Sünde beginnt ja da, wo wir der Liebe nicht mehr glauben, wo wir nicht mehr vertrauen, wo wir aus eigener Kraft beginnen zu leben. Da fängt es ja an, verstehst du? Da fängt ja der Prozess des Fallens an. Und das ist dann erst im Sichtbaren. Und manche kommen vielleicht nicht an diesen Punkt oder passiert es eben nicht, dass sie jetzt in eine Sünde fallen, die nachher jeder sieht, aber sie sind am Ende einfach völlig ausgebrannt und untauglich fürs Reich Gottes, weil sie einfach am Willen Gottes vorbeigelebt haben. Ausgebrannt, kaputt, am Ende. Warum? Weil es einen versteckten Ort des Höchsten gibt, in den wir eifrig sein sollen, hineinzugehen. Also da fängt alles an, von woher leben wir. Da beginnt der Punkt der Abweichung. Nicht erst, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ist nicht richtig oder falsch zunächst mal. Und das geht's gar nicht. Also das Beispiel des Ungehorsams war nicht, dass sie richtig oder falsch gemacht haben, sondern der Ungehorsam fing an, wo sie Gott nicht mehr vertraut haben. Es fing im Herzen an und dann irgendwann denkst du, ich weiß auch nicht, ist das überhaupt? Und dann fängst du an zu murren und zu jammern oder du machst deine eigenen Sachen, du suchst nach Ersatzbefriedigung oder was auch immer und irgendwann bist du ausgebrannt. Ja? Weißt du, Söhne, die aus der Sohnschaft heraus leben, können gar nicht ausbrennen, weil du kannst nicht am Herzen des Vaters sein und ausbrennen. Und es ist jetzt nicht, weißt du, wenn du gerade wirklich durch eine Burnout-Zeit gehst oder irgendwas, es ist nicht, um dich zu verdammen, sondern es ist, um dir den Weg zu zeigen, wie du da rauskommst. Wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Gott will dich da rausziehen aus diesem Burnout. Gott will dich da rausziehen aus dieser Depression. Gott will dich da rausziehen. Aber glaub nicht die Lüge, das ist einfach so über mich gekommen, das ist einfach von irgendwo hergekommen. Es lief eigentlich alles gut und ich war eigentlich total gut unterwegs und plötzlich, jetzt habe ich einfach den Burnout. Das gibt's nicht. Sondern es gibt da einen Prozess dahinter. Amen. Und deswegen bleib. Ja, Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Bleiben ist ein Schlüssel. Amen. Das ist etwas, das wir in unserer schnelllebigen Zeit heutzutage nicht so gern hören. Bleiben. Wir wollen immer schnelle Ergebnisse und wir wollen das sehen und wir wollen jenes sehen. Und wenn es dann nicht kommt, dann sagen wir, oh, ich muss woanders hin, ich muss was anderes. Oh, da gibt es ein neues Projekt. Oh, da gibt es vielleicht eine ganz andere Vision, da gibt es eine ganz andere Idee, wo vielleicht alles schneller geht und so weiter. Nein, weißt du, das Geheimnis liegt im Bleiben. Sag mal zu deinem Nachbarn, bleiben ist das Geheimnis. Und deswegen sage ich dir heute, und da knüpfe ich auch an das an, was der Thierry in der letzten Stunde gesagt hat, ich sage dir heute, du kannst es dir leisten, wie Maria zu den Füßen von Jesus zu sitzen, egal was gerade in deinem Leben los ist. Du kannst es dir leisten, das musst du dir klar machen, du kannst es dir einfach leisten. Und jetzt sage ich noch eins drauf, du musst es dir leisten. Du musst es dir leisten. Es gibt keine Alternative. Ja, das ist ein Gebot des Herrn. Amen. Seid nun eifrig, in diese Ruhe einzugehen. Halleluja. Anstatt, wie Thierry gesagt hat, die Sandwiches zu machen, die Jesus nie bestellt hat. Das ist gut, das kannst du ja merken. Ja. Halleluja. Du kannst es dir leisten. Das heißt mit anderen Worten, du kannst bewusst Raum machen in deinem Leben für diese Zeit am versteckten Ort des Höchsten. Du kannst bewusst Raum machen dafür. Auch, weißt du, es geht nicht darum, wie viel Zeit du hast, sondern du kannst es vielleicht in der Mittagspause auch machen. Sagst einfach in der Mittagspause, jetzt lehne ich mich wieder zurück und lass mich einfach wieder in die Arme meines Vaters fallen. Und ich werde jetzt heute Nachmittag, werde ich nicht aus eigener Kraft heraus wühlen und wursteln und machen und werkeln, sondern ich mache es aus dem Frieden und aus der Ruhe des Vaters. Halleluja. Amen. So einfach. Halleluja. Das heißt, du handelst und du lebst in diesem Frieden. Du weißt, Gott hat das Potenzial in dein Leben hineingelegt, um hier in dieser Welt Frucht zu bringen. Herr T.L. Osborne hat eine wunderbare Sache mal geschrieben und das ist wirklich ein super Zitat von ihm, wo er uns sozusagen zuspricht, auch im Auftrag des Vaters eigentlich. Das ist eigentlich das, was der Vater sagt oder über dich sagt. Ja. Bevor du geboren wurdest, existiertest du in seinen Gedanken, in seinem Plan. Er wusste, dass dich die Welt jetzt in dieser Zeit braucht. Er plante dich für eine besondere Aufgabe, die niemand außer dir hier auf Erden erfüllen kann. Denn niemand kann das tun, was du hier auf der Erde tun sollst. Weißt du, du hast deinen festen Platz im Plan des Vaters. Ist das nicht wunderbar? Also, da gibt es keine Konkurrenz. Du sagst, ja, ich bin Evangelist, aber es gibt ja schon so viele Evangelisten. Ja, ich sag dir, es gibt keinen Evangelisten so wie dich. Es gibt keinen so wie dich. Du hast eine spezielle Bestimmung, eine spezielle Berufung, eine spezielle Position im Plan des Vaters. Dich gibt es kein zweites Mal. Und das steht seit vor Grundlegung der Welt fest. Das heißt, ich sage es nochmal, du bist außer Konkurrenz. Amen. Und das gibt dir Frieden. Weißt du, Konkurrenz macht immer Stress. Das ist der große Stress des Geschäftslebens, ist immer die Konkurrenz. Du musst immer schneller sein als die Konkurrenz, besser sein als die Konkurrenz, ja, bessere Produkte haben als die Konferenz. Ja, weil teilweise in christlichen Kreisen, da hört sich das dann so an, du musst einfach noch größere Offenbarung haben als der Prophet sowieso, du musst noch mehr Offenbarung haben, du musst noch tiefere Offenbarung haben, du musst noch mehr Wunder vorweisen können, du musst noch mehr Bekehrungszahlen haben, du musst noch mehr dieses, du musst noch mehr das, damit du am Ende endlich mal etwas bist. Aber du bist es schon. Vor Grundlegung der Welt, du bist einzigartig in seinen Plan hineingesetzt und Gott will durch dich etwas tun, was er durch keinen anderen tun kann. Und es misst sich nicht in irgendwelchen Zahlen. Egal, weißt du, ob das Bekehrungszahlen sind oder Gemeindewachstumszahlen oder wie viele Gemeinden hast du und macht alles nur Stress. Aber wir sind außer Konkurrenz. Wir haben es schon geschafft. Weißt du, Halleluja. Ich meine, wir haben sowieso bei Glory Life, wir haben sowieso die beste Gemeinde der Welt. Halleluja. Also das ist ja gar keine Frage. Okay. Weißt du, Halleluja. Du lebst am Ort des Friedens und der Ruhe Gottes. Und das schließt auch ein, und dazu möchte ich zum Schluss noch kurz was sagen, bevor wir dann auch in die Dienstzeit reingehen. Das schließt auch ein, dass du an einem Ort lebst, wo du dich selber liebst. Weil das ist die Folge der Liebe des Vaters zu dir. Wenn du es wirklich verinnerlicht hast, ist die Folge, dass du dich auch selber liebst. Herr Jesus hat gesagt, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite Gebot ist ihm gleich, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Manche Leute, ich sag's dir, mich eingeschlossen, du kannst deinen Nächsten gar nicht anders lieben, als du dich selber liebst. Manchmal habe ich in meinem Leben Leute genauso geliebt, wie ich mich selber geliebt habe, und das war nicht gut. Ja, weil ich mich selber an dem Punkt nicht geliebt habe. Aber wenn du dich selber liebst, dann kannst du andere lieben mit derselben Liebe. Du kannst nur lieben mit der Liebe, mit der er dich geliebt hat und mit der du dich selber liebst. Wenn er dich liebt, weißt du, wie liebt er dich? Er liebt deinen Geist, das ist das Erste. Wir sind ja dreieinig als Menschen, das wisst ihr. Ja? Wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Also sag mal zu deinem Körper, du bist mein Wohnort. Irgendwann mal werde ich umziehen. Okay, ja, so einfach ist es. Nur dein Wohnort, ja? Aber es ist dein Körper. Ja? Das ist die Dreieinigkeit. Du bist Geist, du hast eine Seele, du wohnst in einem Körper. Gott liebt deinen Geist, das ist das Erste. Ja? Jakobus 4, Vers 5 heißt es, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in dir wohnen ließ. Das heißt, er will deinen Geist, weißt du, er sehnt sich danach. Weißt du, jeder menschliche Geist, der noch nicht von Neuem geboren ist, Gott sehnt sich nach diesem Geist, weil eifersüchtig sehnt er sich nach diesem Geist, den er in uns wohnen ließ, weil dieser Geist ist ein Teil von ihm, der gehört ihm. Er ist aus ihm ausgegangen und deswegen will er ihn haben. Das ist ganz normal, das gehört ihm, das ist sein Recht. Der Teufel hat ihn gestohlen. Aber er sehnt sich nach deinem Geist. Das heißt, er liebt deinen Geist. Aber jetzt kommt's, und darauf will ich jetzt noch ein bisschen raus. Er liebt auch deine Seele. Ich habe es heute Morgen gesagt, du gefällst ihm tatsächlich. Das heißt, er liebt deine Seele. Weißt du, Gott gebraucht seine Kinder nicht in der Weise, dass wir wie Diener gebraucht werden. Also Diener, bloße Diener, wir sind im neuen Bund, weißt du, wir sind Söhne, wir dienen Gott immer noch, ja? Aber wir haben nicht mehr den Geist der Dienerschaft, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft. Das ist interessant, in Römer 8, Vers 15, was immer übersetzt wird, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft, sondern den Geist der Sohnschaft haben wir empfangen. Das griechische Wort für Knechtschaft, das da steht, ist tatsächlich das Wort Duleia. Und Dulos, Duleia, heißt nicht nur Knechtschaft, sondern heißt einfach auch Dienerschaft. Paulus nennt sich an manchen Stellen einen Doulos Christi, also einen Diener von Christus. Das heißt, er sagt, ja, okay, ich diene Gott, aber ich habe nicht mehr den Geist der Dienerschaft. Im alten Bund hatten sie den Geist der Dienerschaft, im neuen Bund haben wir den Geist der Sohnschaft. Und Diener werden anders gebraucht als Söhne. Ja, bei Dienern ist einfach, ich meine, so ist es normal. Ich meine, wir haben heutzutage nicht mehr dieses Prinzip von Dienerschaft. Früher hatten die Leute alle irgendwelche Diener. Also jedenfalls die einen hatten Diener und die anderen waren Diener. Ja. Und bei Dienern war es so, weißt du, da hat niemand interessiert, wie es dem jetzt geht, ob jetzt da, weißt du, wir haben schon Schlösser besichtigt, da hat der König hat in irgendeinem wunderschönen, warmen Apartment gewohnt und dann siehst du die Dienstbotenräume, das sind irgendwelche kahlen Räume, ungeheizt, was weiß ich, irgendwelche komischen Feldbetten oder sonst irgendwas, ja, das war für die Diener, das hat niemand interessiert, wie es denen ihrer Seele geht oder wie es denen ihrem Körper geht, sondern da ging es nur darum einfach, dass sie die Sachen auf die Kette bringen, die sie auf die Kette bringen sollten. Also sprich, dass sie einfach ihren Dienst tun. Manchmal haben wir auch als Christen, können wir in diese religiöse Mentalität fallen, ja, Hauptsache ich mache meinen Dienst. Und vergessen dabei unsere Seele, die vielleicht auch manchmal einen Ausgleich braucht. Die zum Beispiel, wenn du, was weiß ich, ja, als Beispiel jetzt aus unserem Leben, wenn wir irgendwo ein Wochenende gemacht haben und viel gedient haben und so weiter, dann schauen wir, dass wir am Montag dann auch wieder einen Ausgleich haben, wieder was Schönes machen, was weiß ich, Riesenrad fahren oder keine Ahnung oder was auch immer, irgendwas Nettes machen, verstehst du? Und ich immer, oh, wo kann ich weiter dienen? Ich bin ein Diener Gottes, ich muss dienen, dienen, dienen. Also du hast auch eine Seele und diese Seele braucht auch manchmal einen Ausgleich. Die braucht auch mal was Schönes. Also vielleicht ist für dich Riesenrad jetzt nichts Schönes, aber ist ja egal. Das ist für dich was anderes, keine Ahnung. Du musst einen Berg hoch und runter rennen und dann bist du wieder ausgeglichen. Was auch immer, ja. Oder zum Beispiel, ich gehe joggen, ja, das gleicht mich aus, verstehst du? Ich liebe es, im Wald zu joggen. Ich liebe den Wald, ich liebe die Vögel, ich liebe das. Da, weißt du, bei mir ist manchmal so, wenn ich nicht mehr weiterkomme in der Predigt oder bei der Offenbarung Gottes, dann gehe ich einfach in den Wald und dann, boah, das ist eine einzige Offenbarung. Weil Gott ist in der Schöpfung. Seine Offenbarung. Und allein dadurch, dass deine Seele irgendwie in eine andere Umgebung kommt, wird sie plötzlich wieder frei, Neues von Gott zu empfangen. Gott liebt deine Seele. Vergiss es nicht. Er will deiner Seele Gutes tun. Das heißt jetzt nicht, dass du narzisstisch, egoistisch wirst und die ganze Zeit nur guckst, oh, wie geht's meiner Seele und ich, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich. Nein, weißt du, Gott liebt deine Seele so sehr, dass er sie immer weiter freisetzt, seine Liebe zu empfangen. Man nennt es Scheidung von Seele und Geist. Das heißt, er scheidet auch deine seelischen Hupfeleien, wo du meinst, du brauchst das und das brauche ich immer und ich brauche das so und so oft und es geht gar nicht und was weiß ich, den ganzen Tag arbeiten und abends noch in die Gemeinde, das geht ja gar nicht. Denkst du. Aber Gott scheidet Seele und Geist und dann merkst du, den ganzen Tag arbeiten und abends in die Gemeinde, genau das brauche ich ja, das ist ja mein Ausgleich. Und du hast vielleicht gar nicht gemerkt, was dein Ausgleich eigentlich wirklich ist von Gott. Und du denkst, mein Ausgleich ist, wenn ich einfach von der Arbeit heimkomme und Netflix gucke 3 Stunden lang. Und hinterher bist du auch nicht wirklich so richtig gefüllt. Und vielleicht denkst du hinterher, vielleicht gibt es hinterher noch 1000 Sachen, von denen du dich wieder lösen musst und sagen, oh, das war nicht gut, was ich da gesehen habe, muss ich mich davon lösen, muss ich wieder Buße tun, dass ich das gesehen habe überhaupt oder was auch immer. Bringt ja nichts. Also Gott zeigt dir, was deine Seele wirklich braucht. Also manchmal haben wir von vornherein ein falsches Verständnis, was wir denken, dass unsere Seele braucht. Aber du kannst sicher sein, Gott kümmert sich um deine Seele. Er ist der beste Seelsorger. Das Wort haben wir abgeschafft bei Glory Life, weil wir machen uns keine Sorge mehr um unsere Seelen. Wir nennen es Seelenerneuerung. Gott erneuert unsere Seele durch sein Wort. Er sorgt sich nicht um unsere Seele, weil er hat sie ja geschaffen, er weiß, was sie braucht und er kümmert sich drum und er gibt uns alles, was wir brauchen. Aber es ist wichtig, Gott liebt deine Seele und du solltest deine Seele auch lieben. Gott liebt auch deinen Körper. Halleluja. Das ist sehr wichtig. Weißt du, heutzutage leben wir in einer Zeit, wo die Leute so in ihrer Identität verunsichert sind, dass sie nicht mal mehr ihr Geschlecht lieben. Dass sie ein Problem haben, sich anzunehmen als Frau oder als Mann. Das ist schlimm, weil Gott hat dir einen Körper gegeben, der liebenswert ist. Wenn du deinen Körper nicht liebst, liebst du Gott nicht, weil er hat dich geschaffen. Und wir als Menschen, wir sehen Gott ähnlich. Vielleicht bist du ein bisschen dicker, als du sein möchtest, aber du bist trotzdem immer noch Gott ähnlich. Also Gott hat verschiedene Formen. Vielleicht ist er manchmal, manchen Morgen steht Gott von seinem Thron auf und sagt wieder, oh, heute Nacht habe ich echt wieder viel gegessen, ich bin so dick. Also er liebt deinen Körper. Und es heißt auch dein Körper ist nicht einfach nur dafür da, dass du das Maximum aus ihm rausholst, um Gott zu dienen. Sondern dein Körper braucht auch eine gewisse Fürsorge. Weißt du, die Warnsignale deines Körpers zu ignorieren, ist nicht unbedingt Glauben. Manchmal gehen wir in so einen Hyperglauben und ignorieren einfach alles. Oh, ist mir egal, in Jesu Namen, ich bin geheilt. Ja, und manchmal, das tut mir dann weh, wenn dann Leute dann erst nach 6 Monaten zum Arzt gehen und sich anschauen lassen und dann sagen, ja, da ist leider was gewachsen, was nicht so gut ist. Dabei hast du es schon lange gemerkt. Aber wenn du deinen Körper liebst, weißt du, dann achtest du auch auf deinen Körper. Das sagst du nicht einfach nur, egal. Ich sag dir, da tun wir Männer uns manchmal schwerer. Männer neigen dazu, ihren eigenen Körper zu ignorieren. Frauen nicht so stark, die haben mehr Bezug zu ihrem Körper. Männer neigen manchmal dazu, ihren Körper zu ignorieren. Ist nicht gut, weil Gott liebt deinen Körper. Halleluja, jetzt ist ganz still hier drin. Ne? Ja, so rede ich nicht oft zu euch. Halleluja. Aber es ist auch manchmal wichtig. Gott liebt deinen Körper. Das heißt, du brauchst auch einen Ausgleich. Der braucht Bewegung, dein Körper. Essen braucht er übrigens auch, ja. Okay, Bewegung, er braucht einen Ausgleich. Er braucht, ja, vielleicht braucht er mal eine Massage. Vielleicht braucht er auch mal ein Medikament, damit wieder irgendwas ins Gleichgewicht kommt. Das ist auch keine Schande, weißt du? Das ist doch nicht, oh, ich bin so ungläubig, weil ich ein Medikament genommen habe. So ein Blödsinn. Gott hat Medikamente geschaffen, um dir zu helfen. Ich meine, manche haben Nebenwirkungen, da musst du es dir genau überlegen, Kosten, Nutzen abwägen, ja. Manchmal ist es dann besser zu glauben, dass es ohne klappt. Aber Je nachdem. Ja. Aber Gott liebt deinen Körper. Du solltest ihn lieben. Weißt du, so bringen wir maximale nachhaltige Frucht. Ich habe mich entschieden, ich bin für die Langstrecke hier. Ich bin nicht hier, um mich auszupowern und meinen Körper zu ignorieren, meine Seele zu ignorieren und dann mit 60 zu sterben, tot umzufallen, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Wem bringt das was? Weißt du, ich hätte vielleicht noch 25 oder noch 30 Jahre mehr Gott dienen können. Und ich habe zwar vielleicht in der Zeit, wo ich gedient habe, vielleicht sehr viel gemacht. Die Frage ist nur, habe ich es aus ihm gemacht oder habe ich es in meiner eigenen Kraft gemacht? Und dann gehst du mit 60 zum Herrn und sagst, Herr, war ich nicht gut, ich habe alles rausgeholt. Die letzten 40 Jahre habe ich geackert für dich. Und Gott sagt, das meiste davon kannst du streichen. Das war gar nicht aus dir heraus. Aus mir heraus. Das war aus dir heraus. Bringt ja auch nichts. Also ich bin für die Langstrecke. Ich habe es schon mal gesagt, mein Vorbild ist David Hathaway. In dieser Hinsicht. Ja. Also ich habe nicht die gleiche Berufung wie er, aber in dieser Hinsicht, verstehst du? 93,5 ist der Mann. Und er dient immer noch im Feuer Gottes. Der steht auf der Bühne und sagt, und der Heilige Geist fällt mit Feuer und mit Kraft und legt den Leuten die Hände auf und bumm und Bekehrung und Evangelist, ja. Totaler Evangelist, 93,5. Seine Frau ist, glaube ich, vor 10 Jahren gestorben, der donnert einfach weiter. Ja, ja, viele sargen sich ein, wenn ihre Frau oder ihr Mann stirbt, sagen, jetzt ist für mich auch vorbei. Von wegen. Jetzt kann es richtig losgehen. Ich spreche jetzt zu denen, wo die Frau schon gestorben ist, okay? Okay, wir reden nachher drüber. Nein, ich sag dir, wenn deine Frau gestorben ist oder wenn dein Mann gestorben ist, dann hat Gott etwas ganz Spezielles für die Zeit, die jetzt vor dir liegt. Und du kannst entweder kannst du dich einsagen und sagen, jetzt ist mein Leben auch vorbei, da geht gar nichts mehr, oder du kannst sagen, jetzt geht's erst richtig los. Also nicht, dass es vorher nicht ging, weil dein Mann noch da war oder deine Frau noch da war. Das ist nicht der Punkt, verstehst du? Darum geht's nicht. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig verstanden. Sonst müssen wir das nachher rausschneiden. Nein, ich will denen helfen, die sowas erlebt haben. Ja? Weißt du? Aus Gott heraus geht's immer wieder neu los. Geht's immer wieder neu weiter. Gott hat immer noch mal was Neues. Solange du hier bist, hat Gott etwas vor. Und zwar etwas Einzigartiges mit dir. Und er möchte, dass es zustande kommt. Er möchte, dass deine Berufung zustande kommt. Er möchte, dass diese Frucht hervorkommt, die er für dich hat. Und dazu ist ihm einfach nur wichtig, dass du immer wieder dich in ihn zurücklehnst. Immer wieder sagst, okay, du bist mein Vater. Ich lass mich fallen in diese Gewissheit. Du stehst hinter mir. Du bist mit mir. Ein Held, der rettet. Halleluja. Du freust dich über mich in Fröhlichkeit. Du freust dich auch über meine Seele. Du freust dich auch über meinen Körper. Und wenn mein Körper mal schlafen muss, dann hast du damit auch kein Problem. Halleluja. Verstehst du? Er freut sich über dich. Und er sieht dich als Geist, Seele und Körper. Du kannst dich selber lieben. So wichtig. Nur wer sich selber lieben kann, kann andere lieben. Je mehr du dich selber liebst, je mehr du heil bist in deiner Seele, in deiner Beziehung zum Vater, umso mehr kannst du andere Menschen wirklich mit der echten Liebe Gottes lieben und eben nicht nur mit dieser Liebe, wie Thierry es vorher beschrieben hat, wo du nett grinst und sagst, und in Wirklichkeit, weißt du, wo immer nur von Liebe die Rede ist, aber du siehst es schon in den Gesichtern, alles total verhärmt und totaler Krampf und so weiter, ohne Freude. Ohne Frische, ohne Leichtigkeit, ohne Lockerheit. Nein, das ist nicht unser Leben. Amen. Deswegen immer wieder neu zurück an das Herz des Vaters. Halleluja. Und wisst ihr, wir hatten jetzt, im letzten Jahr hatten wir ja viele dieser Ausgießungsgottesdiensten, weil Gott speziell wirklich diese Liebe des Vaters ausgegossen hat. Und wir haben in dieser Zeit schon gesehen, im Himmel gibt es diesen Strom, der ausgeht vom Thron. Im Sohn, haben wir immer gesagt. Der Strom vom Thron im Sohn. Amen. Sag mal, der Strom vom Thron im Sohn. Ja, Und dieser Strom ist, du kannst ihn finden, Offenbarung 22,1, da ist zum Beispiel von diesem Strom die Rede. Du kannst aber auch finden in Hesekiel 47, da ist auch von diesem gleichen Strom die Rede. Dieser Strom geht aus vom Thron Gottes und es ist letztendlich im Kern, ist es der Strom der Liebe des Vaters. Und dieser Strom möchte uns immer wieder neu tränken. Das heißt, er möchte immer wieder neu über uns drüber fließen. Er möchte immer wieder neu uns heil machen. Er möchte immer wieder neu Reste vom weißen Geist aus unseren Seelen entfernen. Er möchte immer wieder neu Befreiung geben von Lügen, die reingekommen sind, wo wir doch wieder gedacht haben, wir müssen was tun, damit wir was haben, damit wir was sind. Wo der Feind es wieder umgedreht hat in unserem Denken. Ja? Er möchte uns davon befreien. Weißt du, es ist nicht alleine, dass du jetzt erkannt hast, dass du sagst, wow, das merke ich mir, was der Pastor Georg da gepredigt hat in meiner Erkenntnis, sondern es ist tatsächlich die Substanz des Vaters, die in deinem Herzen die Veränderung bewirkt. Und dafür ist dieser Strom da. Und ich sage dir, dieser Strom hat nie aufgehört zu fließen. In den letzten 2000 Jahren nicht. Jesus hat diesen Strom geöffnet für uns vor 2000 Jahren durch sein Erlösungswerk. Und dieser Strom fließt immer noch. Und Hesekiel 47 sagt, wo immer dieser Strom hinkommt, wird alles gesund. Das ist interessant, da wird alles gesund. Das heißt, deine Seele wird gesund, dein Körper wird gesund, dein Geist sowieso. Alles wird gesund. Dein Herz wird geflutet mit dieser Liebe, mit diesem Bewusstsein. Der Vater steht hinter mir. Ich bin ein Sohn und kein Waise mehr. Ich habe es geschafft. Du wirst geflutet mit diesem wieder. Christian heute in der Begrüßung sagte, wie er vor einem Jahr diese gewaltige Offenbarung hatte, wo er wirklich im Himmel war und wo Gott zu ihm gesprochen hat und diese gewaltigen Worte zu ihm gesagt hat. Weißt du, diese gewaltigen Worte, die gewaltigsten Worte, die überhaupt Gott zu dir sagen kann, nämlich, ich liebe dich. Das verändert dich. Also du kannst es hören und du kannst eine Substanz davon haben. Und um diese Substanz geht es. Und heute sind wir hier, um in diesen Strom dieser Substanz einzutauchen und uns von diesem Strom tränken zu lassen, von diesem Strom füllen zu lassen, von diesem Strom verändern zu lassen. Weißt du, in diesem Strom ist dieser Friede und mit dem Frieden ist auch immer Freude verbunden. Ja, das heißt in Psalm 46, Vers 5 heißt es, des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Die Luther-Übersetzung von diesem Vers ist genial. Da heißt es nämlich, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Das ist cool, ne? Stadt Gottes soll fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Wir sollen fein lustig bleiben. Die Stadt Gottes, was ist die Stadt Gottes, die Gemeinde? Jesus soll fein lustig bleiben. Wenn es nicht mehr fein lustig ist in unserer Mitte, dann haben wir irgendwo den Strom verpasst zwischendurch. Sind wir irgendwo abgebogen von dem Strom, es ist nicht mehr fein lustig, sondern dann ist plötzlich einfach unfein tröge, unfein schwer, unfein anstrengend, unfein gesetzlich, was weiß ich was alles. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bleibst fein lustig. Ja. Weißt du, wir dürfen sein wie Kinder im Wohnzimmer des Vaters, in dem Bewusstsein, der Vater liebt sie. Weißt du, Kinder im Wohnzimmer ihres Vaters, wenn sie wissen, der Vater liebt mich, weißt du, die haben keine Hemmungen im Sinne von herumtollen. Weißt du, die rennen nicht die ganze Zeit rum und sagen, hoffentlich mache ich nichts falsch, ein falsches Wort und gibt es gleich eins drauf. Ja, das war vielleicht teilweise früher so bei der stokulären Erziehung. Ja, ja, stokuläre Erziehung, ja. Es gibt stokulär. Ja. Hast du noch nie gehört, gell? Ja. Kennst du auch gar nicht. Ja, ja. Nein, weißt du, du bist im Wohnzimmer deines Vaters und du weißt, du hast alle Freiheit der Welt, weil er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er schaut dir zu, wie du da so rumtollst und rumspielst und dich hier hochziehst und da hochziehst. Und er schweigt in seiner Liebe. Und dann machst du Pubi Pubi und Kaki Kaki. Und er freut sich, dass er wieder die Windeln wechseln darf. Halleluja. Ich habe einen Sohn, ich habe ein Kind. Halleluja. Weißt du, der Säugling, der muss nichts machen, damit er dem Vater gefällt. Hast du das schon mal überlegt? Hast du schon mal Eltern mit einem neugeborenen Kind beobachtet? Weißt du, der Schatzi, Schnucki, Putzi, Hasi, Mausi ist einfach der Beste auf der ganzen Welt. Ist egal, ob der pupt, ob der spuckt, ob der was weiß ich was macht, ob der kackt oder sonst was. Ist egal, das ist einfach der Beste. Das ist einfach super. Der schaut den an und sagt, wow, mein Sohn, Halleluja. Der hat nichts gemacht. Der hat noch nicht mal gesagt, Papa, ich liebe dich. Er hat dich nicht umarmt. Er hat gar nichts gemacht. Er liegt einfach nur rum und pupt und kackt. Und du sagst, wow, ist der Hammer. Also so sind wir als Kinder Gottes. Nicht, dass wir nur pupen und kacken, aber... Aber wir sind einfach da, wir sind einfach im Wohnzimmer des Vaters und er hält uns in seiner Hand und er hält uns hoch und sagt, schau mal, mein Sohn, wow, was für ein Proppen. Ja, ich meine, wirklich neugeborene Kinder, ganz ehrlich, ich finde sie nicht immer schön. Also ich, wenn ich so neugeborene Kinder sehe, so, also, du warst hübsch, ja, okay, das glaube ich, ja. Weißt du, ja. Ganz ehrlich, ich finde sie nicht immer schön mit den nassen Haaren und dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Nicht immer. Aber ich habe noch nie einen Vater und eine Mutter gesehen, der nicht der Meinung ist, dass sein Kind das schönste Kind ist, das auf der ganzen Welt jemals rumgelaufen, beziehungsweise noch nicht mal gelaufen, sondern rumgepupt hat. Das ist aber der Schönste, der Beste, weißt du, und so bist du. Und dieser Strom, der vom Thron ausgeht, er möchte dich mit dieser Liebe deines Vaters sättigen. Und er möchte ganz tief gehen, weißt du, auch da, wo vielleicht die Traumata sind, da, wo vielleicht die Dinge sind, einfach die in deiner Seele in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, wo Verletzungen waren, wo irgendwelche Dinge waren. Er möchte einfach da drüber kommen. Hesekiel sagt, überall, wohin der Strom kam oder kommt, wird alles gesund. Amen. Und dann ist interessant, steht auch im Hesekiel, und dann heißt es, und in diesem Strom wird es viele Fische geben. Wovon spricht dir das? Überleg mal, Assoziation, Fische, Petrus, okay, Menschenfischer, aha. Viele Fische heißt so viel wie viel Frucht für Gott. Aus dem Strom kommt Frucht für Gott hervor. Nicht, weil du jeden Morgen wieder neu dir ein schlechtes Gewissen machst und sagst, oh, ich habe so ein gutes Leben und so viele Leute gehen verloren da draußen in der Welt. Das kann nicht sein. Ich muss evangelisieren gehen. Und in diesem Bewusstsein gehst du dann evangelisieren. Oh, die Fische springen raus aus dem Strom, so schnell sie nur können, weil das können sie nicht ertragen. Verstehst du diesen Druck? Oh, heute muss ich wieder einen bekehren, sonst kriege ich heute Abend wieder eins drauf. In diesem Strom wird alles gesund und dann sind da viele Fische. Frucht, die für dich vorbereitet ist. Halleluja. Wir wollen jetzt gleich einfach wirklich zusammen in diesen Strom reintauchen und reingehen. Das Lobpreisteam kann schon mal nach oben kommen. Oder warte noch kurz einen Moment. Wir machen noch eine Sache vorher, weil das wird heute Open End. Ja, wir machen da immer Open End. Ich habe ja gesagt, jedem wird die Hand aufgelegt. Wir sind hier doch ein paar Leute. Das heißt, es dauert unter Umständen ein bisschen. Ja? Also nicht ich werde allen die Hände auflegen, das sage ich auch schon mal von vornherein. Wir haben ein super Team hier mit Leuten, die trainiert sind, Leuten, die Hände aufzulegen, die auch schon in den vergangenen Ausgießungsgottesdiensten Leute, die Hände aufgelegt haben, wirklich mit der Liebe des Vaters dienen. Das heißt, wir werden jedem als Team dienen. Natürlich kriegt auch das Team zuerst Dienst, ist auch klar. Jedem soll gedient werden in der Liebe des Vaters. Es wird eine Zeit brauchen und wir machen dann einfach irgendwann Open End, irgendwann schalten wir auch den Livestream dann ab und so weiter. Einfach ganz locker, das Lobpreisteam spielt im Hintergrund irgendwann, wenn sie nicht mehr können oder nicht mehr wollen oder was auch immer, dann machen wir Musik im Hintergrund rein. Je nachdem, die wollen ja auch trinken irgendwann, auch in den Strom reinspringen. Aber wir werden einfach eine Zeit haben, ich sag mal, im Wohnzimmer des Vaters, im Strom, vom Thron, im Sohn. Amen. Halleluja. Und bevor wir das tun, möchte ich dir jetzt einfach nochmal die Gelegenheit geben, ein Saatkorn zu säen, einfach in diesen Boden hinein, weil, wie gesagt, wir machen ja keine Gebühren bei diesen Konferenzen, sondern wir wollen, dass du selber die Frucht hast dessen, was du tust auch, weil du gibst es im Glauben und gemäß deinem Glauben, sagt das Wort Gottes, mit dem Maß, mit dem du misst, also mit dem Glaubensmaß, mit dem du misst, misst Gott dir wieder. Und zwar, wenn Gott misst, dann heißt es nicht, er gibt dir das wieder, was du gibst, sondern er gibt dir überfließend wieder. Das heißt, er gibt dir überströmend wieder. Ja? Ja, gedrückt, gerüttelt, geschüttelt und überfließen gibt er in deinen Schoß zurück. Er gibt dir immer mehr, als du ihm geben kannst. Du musst dir eins merken, du kannst Gott im Geben nie übertreffen. Amen. Und ich habe es heute Mittag schon gesagt, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das heißt, du musst dich jetzt hier nicht gezwungen fühlen oder irgendwas. Oder du musst auch nicht denken jetzt, weißt du, dann sind wir schon wieder im Alten drin, dann sind wir schon wieder im Weißen Geist. Oh, jetzt muss ich aber auch was reinwerfen, damit der neben mir sieht, was ich reinwerfe. Und manche sind dann so schlau und sie werfen dann einfach, sie machen dann so und dann werfen sie einfach nur den Stift rein und die Verpflichtungserklärung behalten sie. Ich kenne die Tricks, ja. Okay. Verstehst du? Du musst dich nicht genieren. Du musst dich auch nicht genieren, wenn du jetzt auf die Toilette gehst, während die Sammlung gegeben wird, weil du nicht geben willst. Du kannst das Toilettengehen auch auf nachher verschieben, weil es ist egal. Weißt du, es geht nicht darum, dass du gesehen wirst, sondern es ist deine Herzenssache. Du tust es für Gott, du tust es aus Gott, du tust es aus der Freude am Herrn, du tust es aus der Fröhlichkeit im Herrn, du tust es, weil du ihn liebst und weil er es dir einfach zeigt und weil du einfach sagst, Herr, woran hast du Freude, dass ich jetzt geben soll? Und das machst du einfach. Wenn Gott dir sagt, ich habe überhaupt keine Freude daran, wenn du jetzt hier gibst, weil das ist ja ein ganz schlechter Boden, okay, dann gibst du nichts. Ja? Ich glaube es zwar jetzt nicht, aber ist der Teufel, genau. Thierry sagt, ist der Teufel. Also gut, dann ist der Teufel. Okay. Unterscheidung. Also, tu einfach das, was er dir zeigt und tu es mit Freude, okay? Und genau, wenn du die Verpflichtungserklärung nutzt, die unter deinem Stuhl ist, das kannst du ja machen, die eine Hälfte tust du rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, wo die Kontonummer drauf ist, und dann überweist du in den nächsten Tagen. Wolfgang hat mir gerade noch gesagt, dann tu den Stift wieder mit rein in den Eimer. Ja, der Stift ist nicht sozusagen die Gabe des Hauses für jeden, der gibt oder so. Verstehst du sozusagen? Das ist nicht das überfließende Maß, das in deinen Schoß gegeben wird. Sondern den brauchen wir wieder. Ja? Sonst werden die Stifte immer weniger und die Ordner müssen dann immer wieder gucken, wo sie Stifte herbringen. Deswegen, also den Stift einfach mit reintun mit der Hälfte der Verpflichtungserklärung. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und dann überweist du in den nächsten Tagen. Oder du kannst auch ganz klassisch natürlich in bar geben, wenn du hier bist. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du über Livestream geben. Da werden dir die Infos eingeblendet, ja? Entweder per Überweisung oder per Kreditkarte oder per PayPal. Also tu das, was er dir zeigt. Und dann geben wir jetzt hier vor Ort die Eimer durch in Jesu Namen. Amen. Und während ihr gebt, ganz kurz noch ein paar Infos. Das war das Erste. Eigentlich beten wir beten ja morgen auch spezifisch für die Kranken und so weiter. Morgen ist ja Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Dazu möchte ich euch natürlich dringend unbedingt einladen. Es wird natürlich super, aus diesem Fluss des Vaters heraus da rein zu fließen. Es wird stark werden. Wenn du morgen aus welchen Gründen auch immer nicht hier sein kannst und du möchtest aber gern, dass ein Tuch gesegnet wird für jemanden, der nicht hier sein kann, sodass es einfach du mit nach Hause nehmen kannst und jemand auflegen kannst, der nicht hier ist, damit er Heilung empfängt, dann kannst du das in den Korb reintun. Ich weiß nicht, wo ist der Korb? Wolfgang, wo ist der Korb? Ah, der kommt rein, genau. Und dann kannst du da ein Tuch reintun und dann segnen wir die Tücher. Ansonsten werden wir das natürlich vor allen Dingen morgen machen im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst um 10 Uhr ja, hier im Zentrum. Also nutzt die Gelegenheit, da dabei zu sein. Das wird mega stark. Aus dem Strom der Liebe des Vaters heraus Heilung, Wunder ist das Beste. Weißt du, der Gott ist mit uns, also brauchen wir uns keine Sorgen machen. Er kann alles. Wir haben alles und Gott kann alles und wir sind alles. Und oh, preis den Herrn. Ist der Hammer. Halleluja. Ansonsten möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, draußen ist unser Büchertisch. Thierrys Bücher sind inzwischen auch da. Das heißt, du bekommst von Thierry auch einige Bücher. Gibt es einige auch auf Deutsch. Französisch gibt es auch. Oder gibt es nicht? Nein. Hier nicht, okay. Du hast uns Französisch mitgebracht. Ja, okay. Also deutsche Bücher von Thierry. Schau einfach, was es da alles gibt. Er hat einige super Bücher geschrieben. Schau einfach, was es da gibt. Außerdem gibt es von meinen Büchern ja 6 Bücher insgesamt. Gibt es Sonderangebot während dieses Wochenendes. 1 Euro günstiger jedes Buch. Auch das jetzt erst rauskommt. Am 19.12. kommt mein neuestes Buch raus. Geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung. Ja, da geht es wirklich darum zu leben, genau da ist das Buch. Kannst du jetzt schon bestellen und bezahlen, 16,95 € normal, an diesem Wochenende 1 € weniger. Und ab dem Sonntag, 21.12., kannst du es dann mitnehmen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einfach auch als Weihnachtsgeschenk das zu nutzen und einfach davon Gebrauch zu machen für Weihnachten. Wie gesagt, an diesem Wochenende 1 € reduziert. Genau das gleiche, Irinas CDs gibt es auch 1 € günstiger an diesem Wochenende. Genau, da haben wir, glaube ich, auch eine Folie für die CDs und Bücher. Und außerdem haben wir Genau, das sind die CDs von Irina, genau. Und dann gibt es noch eine mit den Büchern, die anderen Bücher von mir. Und dann haben wir noch das Sonderangebot auch während dieses Wochenendes für unsere Glory Live Schule, berufsbegleitend, entweder live hier vor Ort oder per Livestream oder Video on Demand. Ja, das heißt, du kannst es auch im Nachhinein anschauen per Video. 2 Lehrstunden die Woche, immer Donnerstag ist es live hier und Livestream. Danach kannst du 3 Monate lang die Lektionen anhören. Leben im Übernatürlichen, übernatürlicher Weltveränderer sein, aus dem Sein heraus. Da geht es ganz stark darum, wirklich als Sohn der Herrlichkeit zu leben. Mein zweites Buch heißt der Söhne der Herrlichkeit. Und das ist das Motto auch dieser Schule, dass wir wirklich Söhne hervorbringen. Du hast es heute Nachmittag schon gehört, Römer 8, 19, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes hervorkommen. Also nutzt die Gelegenheit, dich anzumelden für diese Schule. Die Anmeldegebühr wird dir erlassen. 40 Euro für Einzelpersonen, 60 Euro für Ehepaare wird dir erlassen. Wenn du dich bis nächsten Mittwoch anmeldest, dann hast du nur noch die 30 Euro im Monat. Okay? Außerdem haben wir, das habe ich heute Mittag noch nicht angesagt, wir haben ja ein 24-Stunden-Gebet, 24 Stunden rund um die Uhr Gebetskette. Wenn du da noch dich mit einklinken möchtest, ja, dann melde dich einfach bei gebet@glorylife.net und melde dich einfach an für irgendeine Stunde. Sag einfach, welche Stunde du beten kannst unter der Woche. Und dann tragen wir dich da ein in diese Liste und du kriegst alle paar Monate kriegst du neue Gebetsanliegen auch, die wir speziell durchbeten, angefangen von Dingen für Gemeinde bis hin zu nationalen, internationalen Geschichten, was wir beten, einfach unter gebet@glorylife.net anmelden. Und dann noch weitere Hinweise, unser Glory Life TV YouTube-Kanal kannst du abonnieren, ja, dann kriegst du immer die neuesten Livestream-Videos oder auch Gottesdienst-Events, Worte der Ermutigung, Zeugnisse, Interviews und so weiter. Ebenso unser Facebook-Accounts findest du eingeblendet, Instagram-Accounts findest du eingeblendet, da kannst du uns ebenfalls folgen. Und dann nochmal der Hinweis und die Ermutigung, einfach um wirklich tiefer zu gehen, auch in dieser Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, haben wir ein spezielles Encounter-Wochenende am 23. und 24. Januar, da gibt es auch eine Folie, genau. Ich nenne es geistlicher Frühjahrsputz. Ja? Also, alles raushauen, was irgendwie reingekommen ist an Traumata, an Bindungen, an was auch immer oder was noch drin sitzt, auch tiefere Sachen. Das letzte Mal hatten wir sogar Befreiung von rituellem Missbrauch und verschiedene Sachen einfach, die passieren während diesem Wochenende. Sehr, sehr starke Zeit. Du musst dich dafür anmelden. Das kostet auch was, weil das findet statt im Hotel Fortuna in Reutlingen. Ja? Wir wollen da immer wirklich von Freitagabend bis Samstagabend zusammen sein und das ist dann auch eine intensive Zeit der Gemeinschaft und da gibt es entsprechende Lehre und dann gibt es persönlichen Dienst. Jedem wird persönlich gedient, mindestens einmal oder auch mehr als je nachdem in den einzelnen Sessions und es ist wirklich immer eine ganz, ganz starke Zeit. Wenn du da dich noch nicht angemeldet hast, schau auf unsere Homepage, melde dich an, es gibt nur eine begrenzte Platzzahl, weil das Hotel Fortuna hat nur eine begrenzte Platzzahl, da haben nicht so viele Leute Platz wie hier, deswegen melde dich schnell an, damit du einen Platz bekommst. Ja, du kannst es entweder mit Übernachtung buchen oder ohne Übernachtung, wenn du hier in der Gegend wohnst, brauchst du vielleicht keine Übernachtung, aber eben schau dir das an. Und dann unsere nächste große Konferenz wieder hier im Glory Life Zentrum ist wieder mit unseren alten Freunden David und Stephanie Herzog vom 27.02. bis 1.03.2024. The Glory Zone. Halleluja. Leben in der Dimension der Herrlichkeit Gottes. Das wird wieder gewaltig. Ich habe es heute Morgen schon gesagt. Nimm dir die Flyer mit, melde dich an in den nächsten Tagen und Wochen. Preist den Herrn. Okay, jetzt segnen wir als erstes die Sammlung. Haben wir noch was vergessen? Nee. Alles gut, okay. Wir segnen die Sammlung und danken dir, Vater, für jeden Einzelnen, der heute wirklich in dieser Freude gegeben hat, Herr. Und du sagst, ja, etwas, was du liebst. Weißt du, wir hatten ja heute Gott gefragt und gesagt, Herr, was gefällt dir an uns? Weißt du, was dir gefällt an Menschen, was ihm gefällt an Menschen generell, das weiß ich, es gefällt ihm, weil es steht in der Bibel drin, ist ein fröhlicher Geber. Halleluja. Ist hier ein fröhlicher Geber? Sag mal, juhu! Okay, Gott liebt dich, preist den Herrn. Amen. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen segnest mit dem Ausfluss deiner Liebe, gedrückt, gerüttelt, geschüttelt und überfließend in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann kommen noch die Kleidungsstücke und Tücher. Genau, sind doch einige. Ja, okay. Halleluja. Thierry, kommst du dazu und legst mit die Hände auf? Halleluja, dass wir eine geballte Power da rein freisetzen. Willst du beten, Thierry? Willst du beten? Ja, okay. Ja, ich danke dir, Vater, dass du ein guter Vater bist und dass du willst, dass deine Kinder in Gesundheit wandeln. Mhm. Danke dir, dass du uns auch Salbung gegeben hast und dass die Salbung da ist und wir setzen die frei, die Heilungssalbung, dass jeder Einzelne, wie krank ist, diese Tücher berührt, geheilt wird. Und das alles soll dienen allein für deine Ehre. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Amen. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir alle Ansagen und haben wir nichts mehr vergessen. Weil dann sind wir jetzt frei. Sag mal, ich bin frei, in den Strom der Liebe des Vaters zu springen. Und jetzt machen wir Folgendes. Das Lobpreisteam kann jetzt definitiv nach oben kommen. Und wir tun einfach die Kanzel hier auf die Bühne stellen. Dann haben wir hier unten Platz und ich gehe hier hoch. Und dann werden wir es gleich so machen. Wir werden einfach beginnen, einfach in den Lobpreis reinzugehen. Und wenn du hier bist und du sagst, jawohl, ich möchte einfach, dass mir aus diesem Strom der Liebe des Vaters heraus gedient wird. Wir werden es freisetzen von hier vorne zuerst, aber dann werden wir es freisetzen individuell für jeden Einzelnen. Wenn du sagst, ich möchte das, dann darfst du einfach nach vorne kommen, nicht einer nach dem anderen, sondern ihr dürft natürlich alle auf einmal nach vorne kommen und du kannst sicher sein, jeder kommt dran, okay? Es kann sein, also wir lassen uns hier immer beim Gebet auch in diesem Strom, wir lassen uns wirklich vom Heiligen Geist führen, für wen wir wann wie beten und so. Es kann sein, ich hatte schon Leute, die waren dann total sauer, ich habe es gar nicht gemerkt, aber anscheinend bin ich dreimal an ihnen vorbeigegangen, ohne die Hände aufzulegen und dann stehen sie irgendwann mal schon, das merke ich schon, sie stehen schon so in der Ecke und ich denke, was ist los? Also vertrau drauf, du kommst dran. Wir werden so lange hier bleiben, bis jedem gedient ist. Und oft ist es so, dass es am Schluss am stärksten ist. Tatsächlich, es wird immer stärker. Wir haben das schon einige Male erlebt, diese Ausgießungen. Das ist das Wohnzimmer des Vaters. Halleluja. Das heißt, es ist wirklich stark. Und geh auch nicht einfach nur darauf, okay, das Entscheidende ist die Handauflegung. Die Handauflegung ist der Kontaktpunkt. Das Entscheidende ist die Substanz Gottes, dass du connectest mit dem Herzen des Vaters, mit seiner Liebe, dass du dich einfach öffnest für ihn. Der Vater berührt dich, er berührt dich auch, während du hier vorne stehst, bevor dir überhaupt die Hand aufgelegt wird. Ja, und er berührt dich auch noch, nachdem dir die Hand aufgelegt wird. Deswegen sage ich auch immer, lass dir Zeit, einfach in diesem Strom wirklich auch einzutauchen. Manchmal ist es so, Leute fallen dann unter der Kraft Gottes und dann denken sie nach einer Minute, ich muss schnell wieder aufstehen, ich muss weiter oder so. Nein, weißt du, bleib einfach, solange du spürst, dass Gott an dir arbeitet. Ja, wenn Gott nicht mehr an dir arbeitet und du kriegst nur noch einen kalten Kopf, dann steh auf. Ja. Aber solange Gott an dir arbeitet, lass ihn an dir arbeiten. Weißt du, manchmal passieren die stärksten Dinge, während Leute einfach auf dem Boden liegen. Ja. Wir hatten teilweise Kinder in den letzten Monaten, wir hatten Kinder, die so stark unter den Strom Gottes gekommen sind. Ich habe das beobachtet, zum Beispiel in Österreich war es so, Kinder, 10 Jahre alt oder noch jünger, lagen auf dem Boden eine halbe Stunde, gucken starr in den Himmel, eine halbe Stunde lang. Und hinterher habe ich ein Mädchen habe ich gefragt, weil ich wollte es wissen, ja, was habe ich gesagt, was hast du gesehen, was hast du erlebt? Und dann hat sie angefangen zu weinen und konnte kaum mehr reden und hat gesagt, Jesus ist gekommen. Ein kleines Kind musste weinen, weil Jesus ihr so begegnet ist. Eine halbe Stunde lang lag sie da. Also da weißt du, das ist echt. Kinder machen sowas normalerweise nicht. Die wollen sich bewegen. Wenn ein Kind eine halbe Stunde lang da liegt, dann weißt du, dass es Gott sein muss. Amen. Aber weißt du, lasst uns sein wie die Kinder. Ja, wir haben in diesem Strom, weißt du, das ist ein offener Himmel, verstehst du? Und wir haben Leute gehabt, die sind eben, wie Christian es erzählt hat, auch sind in den Himmel gegangen, haben Dinge gesehen im Himmel. Wir hatten jetzt, es war stark, bei der Taufe von Fabian, jetzt vor ein paar Wochen war es so, da war sein Neffe hier, 4 Jahre alt, war hier im Gottesdienst, ja, während der Fabian getauft wurde, war noch nie hier in der Gemeinde. Ja, die Familie geht gar nicht hier in die Gemeinde. Nach dem Gottesdienst sagt er zu seiner Oma, also der Mutter von Fabian, fragt er sie so, dann beim Spielen irgendwie, sagt er zu ihr, du, waren wir im Himmel? Und dann sagt sie, wieso? Er sagt sie, ja, ich habe den Opa gesehen, der ist verstorben vor einem Jahr, ich habe den Opa gesehen im Himmel, ich habe ihn gesehen, während wir da in dem Raum waren, ich habe ihn gesehen. Amen, weißt du, der Himmel ist offen. Lass uns sein wie die Kinder. Das ist stark, weißt du, und das war natürlich stark für die ganze Familie, auch für Fabian selber. Er hat seinen Vater verloren von einem guten Jahr. Und der Neffe sagt, hey, der Papa, der Opa war da. Er war dabei. Das ist Hammer. Weißt du, solche Dinge, erwarten wir solche Dinge. Amen. Weißt du, es ist in der Liebe des Vaters. Der Strom der Liebe des Vaters geht aus vom Thron Gottes, er kommt runter vom Thron Gottes, aber er nimmt dich hoch. Weißt du, er nimmt dich mit nach oben, er nimmt dich mit in diese Dimension der Herrlichkeit Gottes. Er nimmt dich mit an diesen versteckten Ort des Höchsten. Erwarte das, dass wenn du in diesen Strom eintauchst, dass du wirklich eine Begegnung hast an diesem versteckten Ort des Höchsten. Vielleicht ist es auch so, dass du nichts siehst oder dir nicht jetzt Jesus begegnet oder dein verstorbener Opa oder sonst was, sondern du wirst nur einfach eingehüllt von einem so tiefen Frieden, wie er nicht menschlich ist. Ja, so wie es heißt, wie Paulus sagt, dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft. Du wirst einfach eingehüllt. Weißt du, das ist auch eine Begegnung mit Gott. Das kommt aus diesem Strom hervor. Er nimmt dich hoch. Der Strom kommt runter und er nimmt dich hoch. Also sei offen einfach für all diese Dinge, was auch immer Gott tun will, jetzt heute Abend in deinem Leben, lass es ihn tun. Lass ihn dich hochnehmen. Lass ihn dir Offenbarung geben. Lass ihn dich einfach einweichen in diesen Shalom Gottes. Ihr könnt übrigens anfangen mit Spielen. Ja? Lass ihn einfach einweichen in diesen Shalom Gottes, der hier ist. Halleluja. Und dann, weißt du, wirst du aus diesem Strom heraus in das Leben hinausgesandt. Aus der Geborgenheit in der Liebe des Vaters. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist wirklich unser Papa. Du bist mein Papa. Und ich danke dir, dass du so eine Freude hast, mich zu sehen. Sag mal, danke, Papa, dass du so eine Freude hast, mich zu sehen. Und dass ich jetzt zu dir kommen kann. Als dein geliebtes Kind auf deinen Schoß springen kann. Ins Wohnzimmer des Vaters kommen kann. Und mit dir Gemeinschaft genießen kann. Danke für den Strom deiner Liebe, der ausgeht von deinem Thron. Und danke, dass dieser Strom herabkommt, in mich hineinkommt und alles gesund macht, was da ist. Alles rausnimmt, was da nicht hineingehört. Alles heilt, was geheilt werden muss. Und dass er mich hochnimmt zu dir. In deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit, in dein Wohnzimmer. Danke, Papa, dass in deinem Wohnzimmer ein fester Platz für mich ist. In deiner Familie. Oh, danke, Papa. Danke, Papa. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt dürft ihr einfach nach vorne kommen, wenn ihr das wollt. Und wir werden einfach beginnen, euch zu dienen, beziehungsweise bevor wir die Hände auflegen, machen wir noch eine Sache zusammen. Einfach um wirklich voll den Raum zu machen auch für diesen Strom der Liebe. Halleluja, das Gebetsteam, alle vom Gebetsteam, Thierry natürlich auch, ne? Ihr könnt euch einfach in Stellung bringen. Aber bevor wir Hände auflegen, eine Sache noch. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat, die der Vater zu uns hat. Das heißt, lass uns noch ein Gebet sprechen zusammen, wo wir einfach den Vater um Vergebung bitten, wo wir seiner Liebe nicht wirklich vertraut haben. Ich glaube, da haben wir alle immer wieder Grund dazu. Okay? Also lass uns einfach ein Gebet sprechen. Lass uns einfach sagen, Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe, die so viel größer ist als alles, was ich erfassen kann, als alles, was ich erkennen kann, als alles, was ich verstehen kann. Und Vater, in dem Namen Jesus komme ich jetzt zu dir Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich deiner Liebe nicht vertraut habe. Ich bitte dich um Vergebung für jede Regung meiner Seele, für jede Handlung meines Willens, die nicht aus dem Bewusstsein deiner Liebe herausgekommen sind. Danke, Jesus, dass du mich reinigst durch dein Blut jetzt. Du sagst es in deinem Wort. Du vergibst mir und du reinigst mich. Gerade jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Jetzt lasst uns einfach beginnen, mit dem Lobpreisteam ihn zu preisen und zu loben. Wir wollen einfach in einer Atmosphäre des Lobpreises empfangen. Das heißt, wir preisen einfach die ganze Zeit den Herrn. Ja, du beteiligst dich einfach daran, wenn dir nicht gerade gedient wird und dir gerade die Hand aufgelegt wird, dann preis einfach den Herrn, schau einfach auf ihn und sei einfach mit in diesem Lobpreisstrom dabei, weil der Lobpreis richtet dich aus auf den Strom. Der Strom kommt nicht durch die Hand des Dieners, sondern der Strom kommt vom Thron. Und deswegen ist wichtig, dass du ausgerichtet bist auf den Thron. Und deswegen ist wichtig, dass wir einfach in diese Atmosphäre des Lobpreises eintauchen. Das heißt, bevor wir anfangen mit Hände auflegen, einfach lass uns beginnen, den Herrn zu loben und zu preisen. Halleluja, in Jesu Namen. Und auch hier über Livestream, taucht mit ein. Hinein in deinen Strom. Ich vereine mit dir, Vater und dem Sohn. Ich tauche immer tiefer hinein in deinen Strom. Wenn ich vereint mit dir, Vater und dem Sohn. Und ich lasse mich fallen in deiner Liebe, Herr. Alles wird leicht. Lasse mich fallen in deine Liebe, Herr. Halleluja. Völlig hinein in dein tiefstes Liebesmeer. Und ich lasse mich fallen in deine Liebe, Herr. Steig völlig hinein in dein tiefstes Liebesmeer. wir danken dir. Wir danken dir für den Strom deiner Liebe, der durch uns fließt. Und in dem Namen von Jesus setzen wir jetzt diesen Strom deiner Liebe frei, in und durch jeden Einzelnen, der hier ist, auch in jedem Einzelnen, der über Livestream zuschaut. In Jesu Namen, ich lege dir im Geist die Hände auf jetzt über Livestream. Empfang von seiner Liebe. Lass dich füllen von seiner Liebe. Ich spreche dir zu, du bist sein geliebter Sohn. Ich spreche dir zu, du bist seine geliebte Tochter. Er hat Gefallen an dir gefunden. Ich spreche dir Heilung zu in deiner Seele. Ich spreche dir Freisetzung zu in deiner Seele von allen Ängsten, von allem Misstrauen, von jedem Trauma, von jedem Missbrauch, von jeder Verletzung, die auf deine Seele gekommen ist. Und ich sage in dem Namen Jesu Christi, sei frei und los jetzt. Empfang von dem Strom. Der Strom geht über dich drüber. Auch hier im Raum, der Strom geht über euch rüber. Im Namen Jesus.